الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Alles aufgebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, O die ihr glaubt, fürchtet Allah so, wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten und sterbt nicht anders, denn als Gottergebene. O Diener Allahs, viele unter uns verbringen ihre Zeit mit Dingen, die Allah subhanahu wa ta'ala einem Muslim verboten hat. Klare Dinge. Aber sie nennen sie anders, damit man nicht daran erinnert wird, dass diese Dinge verboten sind. Aber die Namensänderung einer Sache ändert nichts an der Sache selbst. Und sie nennen diese Dinge, die sie begehen, eine Art Erholung, eine Art Entspannung. Und sie behaupten, dass das zu ihren Rechten gehöre, aber sie irren sich. Und manchmal beweisen sie oder versuchen sie sogar, ihre Argumente mit Hadithen zu unterstützen. Aber wenn man sich erholt, dann kann das niemals auf Kosten der Gehorsamkeit Allah gegenüber sein. Liebe Muslime, sich zu erholen ist von zweierlei Art. Es gibt erlaubte Formen der Erholung und es gibt verbotene Formen der Erholung. Eine erlaubte Form der Erholung ist diejenige, über die uns Hanzala radiallahu anhu berichtet, als er sagte, Abu Bakr radiallahu anhu traf mich eines Tages an und sagte zu mir, Hanzala, wie geht's dir? Ich sagte, ich bin ein Heuchler. Daraufhin sagte Abu Bakr, Preis sei Allah, was sagst du denn da? Er sagte, weißt du, wenn wir mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen sind, oder auf unsere Zeit übertragen, wenn man mit den gläubigen Menschen zusammen ist, den rechtschaffenden Menschen zusammen ist, in der Moschee ist, im Gebet ist, wenn wir mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen sind und er uns an das Paradies und die Hölle erinnert, kommt es uns so vor, als würden wir sie mit unseren eigenen Augen sehen können. Sobald wir aber den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zurücklassen und zu unseren Ehefrauen und Kindern und Dörfern zurückkehren, vergessen wir vieles, das heißt von dem, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns berichtet hatte. Darauf sagte Abu Bakr radiallahu anhu, ich schwöre bei Allah, mir geht es genauso wie dir. Daraufhin, sagte Hanzala, daraufhin bin ich mit Abu Bakr zusammen beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam eingetreten und habe zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ich, Hanzala, habe geheuchelt. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, was ist passiert? Er sagte, O Gesandter Allahs, wenn wir bei dir sind und du uns an das Höllenfeuer und das Paradies erinnerst, kommt es uns so vor, als würden wir es mit eigenen Augen sehen. Sobald wir aber von dir weggehen und zu unseren Familien und Kindern und Dörfern zurückkehren, vergessen wir vieles. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er meint mit vergessen vieles, dass er sich dieser Sachen nicht mehr bewusst ist. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, wenn ihr in dem gleichen Zustand verharren würdet, wie als ihr bei mir wart, so würden euch die Engel auf euren Betten als auch auf euren Wegen mit dem Handschlag begrüßen. Aber Hanzala, mal so und mal so. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam betonte es dreimal und betonte und sagte, man muss sich manchmal die Zeit nehmen für Allah subhanahu wa ta'alas Gottesdienste und manchmal braucht man auch eine Zeit der Entspannung und der Erholung. Das ist, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam meinte mit dem Ausdruck mal so und mal so. Aber gemeint ist nicht mit diesem Ausdruck mal so, dass man mal Allah gehorcht und mal sich das Recht nimmt, Allah sich ihm zu widersetzen. Möge Allah uns davor bewahren. Denn manche Leute verstehen diesen Hadith falsch. Und was zur erlaubten Form der Erholung ebenfalls gehört, ist das, was Uqba ibn Amr, möge Allah mit ihm zufrieden sein, über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam berichtet. Er sagte, jede Art von Zeitvertreib ist für einen Muslim sinnlos oder nichtig, es sei denn, er wirft mit seinem Bogen oder er kümmert sich um sein Pferd oder er verbringt die Zeit mit seiner Familie, denn diese Dinge gehören zum Rechten. Der Hadith ist überliefert, befindet sich in Sahih ibn Majah. Aus diesem Hadith entnehmen wir, dass es Dinge gibt, mit denen der Muslim sich erholen kann und für die er trotzdem belohnt wird. Und es gibt Dinge, das sind die anderen Dinge, die eben nicht in diesem Hadith erwähnt werden, sind Arten der Erholung, für die der Muslim eben nicht belohnt wird. Und es kann auch sein, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn man sich heutzutage anschaut, was passiert bei Feiern, gerade wenn es zum Beispiel um Hochzeitsfeiern geht, unter den Muslimen hier, sei es in Europa oder sei es in den arabischen oder islamischen Ländern, dort finden wir vor, dass sehr viele verbotene Dinge begangen werden bei solchen Hochzeitsfeiern oder anderen ähnlichen Anlässen, weil die Frauen zum Beispiel laut singen auf verbotene Art und Weise oder sie Musikinstrumente verwenden, die Allah und sein Gesandter verboten haben. All das mit der Begründung, heute ist ein Anlass zum Feiern und dann können wir sozusagen machen, was wir wollen. Und natürlich die Verschwendung an Geldern und andere verbotene Dinge, die an solchen Tagen geschehen. Obwohl wir genau wissen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von den Musikinstrumenten bei solchen Anlässen nur Ad-Duff, Tamburin erlaubt hat und ohne dass dabei die Frau so laut singt, dass die Männer davon hören. Und uns ist vollkommen egal, wenn die gesamten Gesellschaften diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam zuwiderhandeln, denn die Wahrheit bleibt die Wahrheit, auch wenn die Menschen die Namen davon ändern. Liebe Geschwister, ebenso verbringen manche Familien, oder sollte ich lieber sagen, viele Familien, ihre Freizeit vor diesem berühmten Kasten, obwohl sie genau wissen, dass das, was sie dort sehen, verboten ist. Kein Mensch zweifelt daran, dass das meiste, was dort gesehen wird, Allah subhanahu wa ta'ala missfällt. Denk mal an die Sender, denk mal an die Musik, denk an die Frauen, die man dort sehen kann. Denk daran, wie viele Familien ihre Zeiten verschwenden, wenn es um Serien geht, die absolut sinnlos sind und den Charakter eines Muslims zerstören. All dies ist eine Undankbarkeit Allah gegenüber, derjenige, der dir das Gehör und das Augenlicht und das Vermögen gegeben hat und du verwendest diese Gunsterweisungen Allahs für verbotene Dinge und nennst es auch noch eine Art Erholung und Entspannung und vielleicht begründest du deine Handlungsweise auch noch mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das gleiche gilt für Frauen, die nichts anderes zu tun haben in ihrer Freizeit, als dass sie auf dem Markt ihre Zeit verbringen und vom einen zum anderen Geschäft gehen, das Geld ihres Ehemannes verschwenden, selbst wenn er damit zufrieden ist. Verschwendung wird nicht dadurch erlaubt, nur weil der Ehemann das dann Einverständnis gibt. Und sie gleichzeitig auf dem Markt natürlich ihre Schönheit zur Schau stellt, ob sie das will oder nicht. Das Gesicht ist sichtbar und von den Männern gesehen wird und sie dadurch zu einer Versuchung wird für sich selbst und für die anderen Menschen umherum, obwohl es keinen wichtigen Grund gibt. Ich rede genau davon, dass man eben seine Zeit vertreiben möchte mit solchen Schaufenster-Shopping oder wie man das auch heutzutage nennt. Ja, Erholung, darin steckt ein Nutzen, aber wenn in der Erholung ein Schaden steckt, dann gilt eine Regel in unserer Religion, dass man den Schaden zu beseitigen hat, man hat den Schaden abzuwehren, auch wenn es auf Kosten dieses Nutzens ist. Das heißt, die Abwehrung eines Schadens kommt dem Herbeibringen eines Nutzens vor. Liebe Geschwister, all dies, obwohl wir wissen, dass viele unserer Mitmenschen, besonders unsere Muslime, in anderen Ländern, sie werden verletzt, sie werden getötet, manche Frauen werden verwitwet, manche Kinder werden zu Waisenkindern gemacht. Das heißt, manche werden getötet, manche werden verletzt, möge Allah uns davor bewahren. Und gleichzeitig gibt es Menschen unter uns, die sich Allah und seinen Gesandten widersetzen, bei Tag und bei Nacht. Fühlen sie sich etwa sicher davor, dass Allah, ihr Herr, das, was er anderen Menschen hat treffen lassen, sie auch damit trifft? Fühlt man sich etwa sicher davor, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen mit der gleichen Sache trifft, mit der er auch andere Menschen jetzt in diesem Moment gerade trifft? Jemand, der sich sicher, Allah sagt im Quran Karim, sicher fühlt sich vor den Ränken Allahs nur derjenige, der ein Verlierer ist. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah sich Salah ad-Din Ayyubi rahimahullah erbarmen, als er einmal mit seinen Leuten saß und man zu ihm sagte, wieso lachst du eigentlich nie? Da sagte er, ich schäme mich vor Allah zu lachen, während die Al-Masjid Al-Aqsa, das ist die berühmte Moschee in Jerusalem, ich schäme mich davor bei Allah zu lachen, während Al-Masjid Al-Aqsa sich in den Händen der Kreuzzügler befindet. Allah sagte im Koran sinngemäß übersetzt, glauben denn die Bewohner der Städte sicher davor zu sein, dass unsere Gewalt bei Nacht über sie kommt, während sie schlafen? Oder glauben die Bewohner der Städte sicher davor zu sein, dass unsere Gewalt am hellen Morgen über sie kommt, während sie spielen? Glauben sie denn sicher vor Allahs Ränken zu sein? Aber vor Allahs Ränken sicher zu sein, glaubt nur das Volk derjenigen, die Verlierer sind. Liebe Geschwister, Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte über die folgende Aya im Koran al-Karim, in der es sinngemäß übersetzt bedeutet, hast du darüber nachgedacht, über denjenigen, der seine eigene Neigung zu seinem Gott genommen hat? Er sagte, die Neigung ist ein Gott, der neben Allah angebetet wird. Das heißt, die Neigung ist eine Gottheit, eine falsche Gottheit. Er ist ein Geschöpf, das zu Unrecht neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet wird. Und da meint es, gemeint ist derjenige Mensch, der immer das macht, wozu ihn seine eigene Seele aufruft. Und Ikrimah radiallahu ta'ala anhuma, sein Schüler, legte einmal die folgende Ayah in Surat al-Hadid, Surah al-Hadid, die Ayah Nummer 14, in der es auf Arabisch heißt, وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ, sinngemäß übersetzt, doch ihr habt, und zwar mit den Verlierern am Tag der Auferstehung gesprochen, und wir wollen ihre Eigenschaften kennen, damit wir nicht diese Eigenschaften in uns selbst vorfinden. Es heißt, sinngemäß übersetzt, aber vielmehr habt ihr euch selbst auf die Probe gestellt, das heißt, durch die Neigungen, denen ihr gefolgt seid. Und ihr habt abgewartet, das heißt, ihr habt abgewartet, damit euch Allah reuevoll zuzuwenden, bis der Zeitpunkt eben zu spät war. Wartabtum, das heißt, und ihr wart euch unsicher über den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr habt euch durch eure Wünsche täuschen lassen. Wodurch? Indem man immer sagt, später, inshallah, morgen, übermorgen, irgendwann mal, wenn ich in Rente bin oder weiß nicht was. Bis der Befehl Allahs zu euch kam, hatta ja'a amrullah, der Befehl Allahs ist der Tod. Wa gharrakum billahi al-gharur, das heißt, bis der Befehl Allahs zu euch gekommen ist und euch hinsichtlich Allahs der Täuscher getäuscht hat. Und der Täuscher ist der Shaitan, der Satan. Umar ibn Khattab, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, der zweite Khalifa nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte sinngemäß, heißt es, haltet euch selbst vor den Neigungen zurück, denn diese Neigungen sind ungebunden, das heißt, sie machen, was sie wollen. Sie rufen dich zu Verboten auf oder zu Erlaubten auf. Wenn der Magen Hunger hat, dann ist ihm relativ egal, ob darin was Verbotenes kommt oder etwas Erlaubtes. Er möchte einfach nur gestillt werden. Denn diese Neigungen sind ungebunden. Sie ziehen einen zu jedem üblen Ziel. Und die Wahrheit ist schwerwiegig. Die Wahrheit ist anstrengend, aber nennenswert. Und die Falschheit ist leicht, aber verseucht. Und eine Sünde zu unterlassen, das heißt vornherein zu unterlassen, ist besser als sie zu begehen oder ist einfacher als sie zu begehen und nachher sich Allah reuevoll zuzuwenden. Es kann sein, dass ein Blick Gelüste oder Lüste in das Herz des gläubigen Menschen sät, ein einziger Blick. Und der Genuss einer Begierde kann zur Folge eine sehr lange Traurigkeit haben. Der gläubige Mensch, liebe Geschwister, soll sich niemals seinen eigenen Neigungen ergeben und ihnen nachkommen, egal wohin sie ihn ziehen. Der gläubige Mensch hält fest an den Anordnungen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und er hält fest an den Anordnungen des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn die gesamte Menschheit gegen den Strom schwimmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu denjenigen Menschen machen, die an der Religion Allahs festhalten, bis sie der Tod ereilt. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.